Nach der Union hat nun auch die Regierungskoalition ihre abschließende Bewertung zur Arbeit des Parteispendenuntersuchungsausschusses vorgelegt. Wie sich denken lässt, fällt das Urteil von Rot-Grün grundsätzlich anders aus als das von CDU und CSU. Die Bilanz der Ausschussarbeit in einem Kommentar von Matthias Thiel. Auch wenn es kaum einer mehr glauben mag, ja, es gab einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der nicht ganz ohne Erfolg 2,5 Jahre lang gearbeitet hat. Klar ist, dass die Abgeordneten keine Staatsanwälte oder Richter sind, ihnen deshalb auch nur beschränkte Aufklärungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Klar ebenso, dass, Stichwort Instrumentalisierung, ein Untersuchungsausschuss im Bundestag immer auch als politisches Kampfinstrument missbraucht wird. Übrigens von Seiten der Opposition wie von der Koalition. So gab es zum Teil weit über das erträgliche Maß hinaus wieder regelmäßig Polittheater, dem Parlament eigentlich unwürdig. Dabei nahmen sich beide nichts, wenn es die große laute Pauke zu schlagen galt. Interessanterweise wechselten die Protagonisten während der Vorstellung gezwungenermaßen die Rollen, was mehr zur Abwechslung, weniger zur Aufklärung beitrug. Denn die moralische Attitüde stand keinem gut. Nach Vorlage aller Bewertungen der Parteien bleibt heute festzustellen, die Opposition ist sich treu geblieben. Da will uns die Union doch weismachen, sie hätte alles aufgeklärt. Die eigene Sache sei im Übrigen ja gar nicht so schlimm gewesen. Außerdem wurde Strafe gezahlt und nun müsse deshalb alles vergessen werden. Aber die anderen, die seien korrupt und bestechlich. Skandal in Köln, Skandal in Wuppertal und alles hat die SPD-Bundesspitze zu verantworten. Eher dürftig, wenn nicht sogar unterirdisch, dieser Abgang. Waren die Auftritte von SPD und Bündnisgrünen im Laufe der letzten 30 Monate nun auch nicht gerade preisauszeichnungsverdächtig, so haben sie sich doch ganz zum Schluss zu einer sachlichen Darstellung durchgerungen. Trotz der leidigen parteipolitischen Auseinandersetzungen hat der Ausschuss allerdings Ergebnisse zutage gefördert, die zu Beginn kaum denkbar gewesen schienen. Zum Beispiel ein Bundeskanzler, der aus purem Machterhalt Gesetze gebrochen hat und heute noch so tut, als sei das ein Kavaliersdelikt. Oder die Tatsache, dass denselben Bundeskanzler Jahre zuvor nur Falschaussagen seiner engsten Vertrauten im Amt gehalten haben. Oder die Chuzpe, trotz Flick-Affäre das System mit ausländischen Schwarzgeldkonten fleißig weiterzuführen. Oder, dass beim Versuch der Vertuschung sogar angeblich jüdische Vermächtnisse herhalten sollten. Gescheitert ist der Ausschuss mit seiner Mehrheit jedoch daran, zweifelsfrei die Käuflichkeit von Regierungshandeln nachzuweisen. Allerdings gravierende Anhaltspunkte dafür, dass Gelder an die Union geflossen sind, die geeignet waren, politische Entscheidungen zu beeinflussen, die sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Der Verkauf bundeseigener Eisenbahnerwohnungen an den Hamburger Unternehmer Ehlerdink nach der größten jemals gezahlten Einzelspende des Ehepaares Ehlerdink an die CDU, 1 Million Mark von Thyssen an den früheren CDU-Schatzmeister Leisler Kiep in Zusammenhang mit dem Panzergeschäft Saudi-Arabien oder die sogenannte Einflussspende wegen des Behert-Projekts in Kanada. Insofern auch ein Erfolg des Ausschusses. Und solange Helmut Kohl weiter die Namen seiner Spender nicht nennt, bleibt, ähnlich wie bei der SPD in Köln und Wuppertal, ebenso bei der Union der Verdacht von Bestechlichkeit, Bestechung, Vorteilsnahme oder Vorteilsgewährung im Raum.